Ein Ideal hat jede Frau, jeder Mann. Jan Kipura. Die nationalsozialistische Hetzpresse beschimpft ihn mal als Polen, mal als Juden. Habe ich, 10, 12 und mehr beinahe, denn für mich, ja für mich, sind die Mädels nur zum Küssen da, la la la la la, oh blond, oh braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß, doch was ich tu, ich denke immer zu, an eine bloß, denn diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mund hat die kleine, ja, das eine ist mir sonnenklar. Ein Moment, Herr Kapellmeister, das war noch nicht klar. Klar, das war klar, klar, denn die eine, die ich meine, ist ja.